Zur Beileidbekundung zum Tod von Zhang Zuoil, Träger des Kim Il-sung-Preises, Künstler des Volkes und Intendanten des Staatlichen Sinfonieorchesters, schickte Marschall Kim Jong-un am 16. Juli an den Katafalk vom Verstorbenen einen Kranz.